WDR 5. Neugier genügt. Man kann so quasi sagen, fast überall. Also von Asien angefangen über Nordamerika bis Südamerika. Außer in Afrika war ich fast überall. Wenn ich das jetzt mal so beziffern müsste, würde ich auf 120 bis 140 Flüge im Jahr kommen, mindestens. Es ist schon Stress, wenn man wöchentlich pendelt zwischen München und Köln. Also es ist schon eine Belastung, die ich aber sehr gerne in Kauf nehme, wenn ich sehe, was ich dafür bekomme. Die gesamtgesellschaftliche Diskussion über die Frage, wie viel Mobilität ist möglich und notwendig, steht noch ganz am Anfang, aber sie soll geführt werden. Ob in Flugzeugen oder in Intercity-Zügen. Menschen, die für ihre Arbeit einen weiten Weg zurücklegen, trifft man überall, wie etwa Gisela Obese. Die 60-Jährige hat kurze Haare und eine moderne Erscheinung. Sie arbeitet an der Uniklinik in Köln und ist Abteilungsleiterin im Personalbereich. Sie hat ein gemütliches Büro im 50er-Jahre-Look und, wie sie sagt, nette Kolleginnen und Kollegen. Das ist ihr wichtig. In Köln ist sie eigentlich eine Fremde. Ihre Wohnung liegt in München. Montags früh um 3:30 schellt der Wecker. Dann mache ich mich fertig. Um 5 Uhr fahre ich mit meinem Mann gemeinsam zum Flughafen in München. Wir haben ungefähr einen Anfahrtweg von etwa 20 Minuten. Ich fliege in der Regel mit dem ersten Flieger, der geht um 6.50 Uhr. Bin dann um 9, weil ich habe hier so ein kleines Apartment, ganz in der Nähe von der Uniklinik. Und da bringe ich erstmal mein Gepäck hin und anschließend geht es dann auf dem Weg zur Arbeit. Und dann bin ich in der Regel um 8:45 auch im Büro. Zurück geht es in der Regel auch freitags abends, bin dann abends 23 Uhr zu Hause. Seit über 5 Jahren pendelt Gisela Obese zwischen München und Köln. Sie ist verheiratet, hat keine Kinder und einen großen Freundeskreis. Ihr vorheriger Job war in der Nähe ihrer Wohnung und sie hätte sich nie vorstellen können, 500 Kilometer zur Arbeit zu fliegen. Doch das änderte sich, als die Firma ankündigte, sie werde umstrukturieren und nicht alle Mitarbeiter weiter beschäftigen können. Zu denen gehörte auch Gisela Obese. Ich suchte eine neue Herausforderung aufgrund der Umstrukturierung im Unternehmen. Habe ich mich ganz einfach umgeschaut, wo ich die Herausforderung finden könnte und habe sie dann in Köln an der Uniklinik gefunden. Wofür ich hier auch sehr dankbar bin und gerne die Last auf mich nehme, was das Reisen angeht. Ich konnte hier eine Abteilung aufbauen und konnte all mein Wissen, was ich über die ganzen Jahre habe ansammeln können und die ganzen Erfahrungen, die konnte ich hier einbringen. Und ich glaube, das ist etwas, was nicht jedem nochmal so am Ende der beruflichen Zeit so vergönnt ist. Mit ihrer Arbeit in Köln ist sie, wie sie sagt, glücklich. Sie hat sich hier quasi ein zweites Leben aufgebaut. Sie hat ein kleines Apartment und Kollegen, mit denen sie sich manchmal auch nach der Arbeit trifft. Und viel Zeit für sich selbst braucht sie ebenfalls. Und wenn sie Abwechslung will, gäbe es in Köln genug Möglichkeiten. Doch dieses doppelte Leben hat seinen Preis. Einen Preis, den alle Fernpendler zahlen. Auch der Wirtschaftsinformatiker Ahmed Mercan. Er wohnt seit einem Jahr in Österreich, weil er dort eine attraktive Stelle bekam. Seitdem pendelt er, nicht nur so oft er kann ins Rheinland, wo seine Frau wohnt, sondern in die halbe Welt. Es kann durchaus mal passieren, dass ich nur für ein Meeting von Österreich nach London fliege, insgesamt 18 Stunden Reisezeit habe, aber nur 2 Stunden Miete. Aber auch unter anderem, und das hatte ich jetzt in den vergangenen Wochen, wo ich dann halt einfach mal in Fernost Produktionsstätten mir angeguckt habe und wirklich von einer Factory zur nächsten gereist bin und dann innerhalb von 3 Tagen das vollzogen habe, was vielleicht andere in 1 oder 2 Wochen machen würden. Von daher ist das Spektrum ziemlich weit gefächert. Ahmed Mercan ist ein höflicher, dunkelhaariger, sportlicher Typ. In dem internationalen Konzern der Lebensmittelbranche, in dem er tätig ist, leitet er eine Abteilung mit 20 Mitarbeitern. Als er die Stelle angeboten bekam, konnte er nicht Nein sagen, weil sie wichtig war für seine weitere Karriere. Ahmed Mercan ist 34, türkischer Herkunft und im Rheinland aufgewachsen. Er hat eine Wohnung in Österreich und eine in Düsseldorf. In Österreich wird er als Deutscher gesehen, sagt er, in anderen Ländern oft als Türke oder Österreicher. Für ihn selbst steht die Arbeit im Vordergrund. Als ich damals mein Studium abgeschlossen habe, ich habe Wirtschaftsinformatik studiert, war es, glaube ich, nicht in meiner Zielsetzung zu sagen, ich reise jetzt viel. Ich war halt dem nicht abgeneigt. Und ab dann begann es halt. Und ich habe halt dann halt ein Berufsfeld gesucht, wo ich dann halt viel unterwegs war, unter anderem auch im Vertrieb. Und dann ist man ja eh nicht mehr örtlich gebunden und ist viel unterwegs. Aber gewünscht bzw. herausgefordert habe ich es nicht. Also ich habe dann einfach die Chance so genommen, wie sie dann gekommen ist. Mit dem Flugzeug zur Arbeit zu pendeln, war früher kaum vorstellbar. Doch heute hat die Zahl der Fernpendler zugenommen. Dabei gibt es verschiedene Formen. Manche pendeln täglich, manche nur hin und wieder oder über das Wochenende, manche ins Ausland, manche haben zwei Haushalte oder ziehen für begrenzte Zeit um, andere pendeln multilokal, also zwischen mehreren Orten. Das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung in Wiesbaden hat das Phänomen erforscht. Heiko Rüger ist Leiter der Forschungsgruppe Räumliche Mobilität. Wenn man sich alle Mobilitätsformen zusammen betrachtet, dann kann man sagen, dass unter den Erwerbstätigen in Deutschland im Alter zwischen 25 und 54 Jahren rund jeder fünfte hochgradig mobil ist für seinen Beruf. Wenn man nicht nur auf die Mobilität jetzt, sondern eben auch im Lebenslauf fokussiert, dann kann man feststellen, dass im Verlauf des Lebens viele Personen auch mal Erfahrungen mit diesen Formen hoher Mobilität gemacht haben. Und somit kann man feststellen, dass rund jeder Zweite schon einmal Erfahrung in seinem bisherigen Erwerbsleben mit diesen Formen von Mobilität gemacht hat. Die naheliegende Vermutung, dass besonders international tätige Firmen mobile Mitarbeiter wollen, konnte die Forschung bestätigen. Aber es ist nicht der einzige Grund, warum das Pendeln zugenommen hat. Schließlich ist heute jeder überall erreichbar. Die Kommunikation hat sich und uns verändert. Die Gründe für eine erhöhte Mobilitätsdynamik sehen wir vorrangig in drei Punkten. Zum einen sicherlich in dem Phänomen der Globalisierung und Flexibilisierung der Arbeitsmärkte und Arbeitswelt. Zum anderen aber auch tiefgreifende Veränderungen im Bereich von Partnerschaften und Familien. Dort insbesondere die Erwerbsbeteiligung der Frauen, die zugenommen hat, aber auch die Geschlechterrollen, die sich langsam aber stetig dann doch wandeln. Und zum anderen eben auch die Verkehrs- und Kommunikationsinfrastruktur, die eben dann gerade im Hinblick auf diese zirkulären, wiederkehrenden Mobilitätsphänomene dann doch diese begünstigt. Mir ist das schon sehr schnell aufgefallen, dass ich wieder erwarten, montags früh tatsächlich immer wieder die gleichen Gesichter sehe, sowohl in der Maschine, die nach München fliegt, als auch vielleicht in der Lounge oder am anderen Gate, wo ein Flieger nach Berlin oder Frankfurt geht. Man sieht tatsächlich immer die gleichen Gesichter und es ist dann schön auf der einen Seite zu wissen, ja, ich mache das nicht alleine, das sind noch ganz viele, die das machen, aber es ist auch erstaunlich, wie viele Menschen so etwas auf sich nehmen. Ich war in meiner vorherigen Beschäftigung, war ich halt als regionaler Verantwortlicher für die Entwicklungsmärkte verantwortlich und da ist halt eine örtliche Präsenz dann halt auch immer wichtig und dann reist man halt zwischen Russland, der Türkei, dem Nahen Osten und Indien durch die Weltgeschichte und es ist einfach der Anspruch, den man halt an diesen Job hat und heutzutage kann man das halt alles nicht remote machen und das geht halt einfach nicht, das gehört dazu. Spaß machen tut es mir definitiv, der Preis, den ich dafür zahle, ist natürlich nicht ohne. Also natürlich vermisse ich ihn, also sehr sogar, aber man muss halt sagen, es gibt halt auch mal Tage, wo man sagt, hey, ich habe jetzt ein paar Tage für mich alleine, da habe ich auch mal Zeit für meine Freunde, die ich dann halt auch nur ich selbst treffe oder halt auch mal gewisse Sachen erledigen möchte. Das ist schon zu einer Gewohnheit geworden, dass man so beides versucht unter einen Hut zu bringen. Yasemin Mercan hat lange blonde Haare und ist lässig gekleidet. Ihre Wohnung hat eine Fensterfront vom Fußboden bis zur Decke und schaut auf die Neubausiedlung, in der sie steht. Das Wohnzimmer mit offener Küche ist in Beige und Türkis eingerichtet und erinnert an ein Loft. Hier wohnt sie mit ihrem Mann, wenn er da ist. Als sie ihn geheiratet hat, wusste sie, dass er ehrgeizig und beruflicher Erfolg für ihn wichtig ist. Schon damals war er oft unterwegs, ist zu seiner Familie und zu ihr gependelt. Familie ist wichtig, da sind sich die beiden einig. Sie selbst ist Diplom-Ingenieurin und eine Zeit lang ist auch sie für ihren Beruf viel gereist. Deshalb weiß sie, wie es ihm unterwegs geht und stellt sich darauf ein. Kommt natürlich auch darauf an, was für Termine man dann hat oder ob er dann in Österreich ist oder ob er in dem Moment wirklich auf einer Geschäftsreise ist. Aber wir telefonieren schon mehrmals täglich oder halt auch über Videotelefonie gibt es ja auch, dass man zumindest ein Bild vor Augen hat. Wenn sie dann halt nicht bei mir sein kann, das vermisse ich am meisten. Es ist jetzt auch nicht einfach, aber das ist halt auch eine Situation, mit der man sich auseinandersetzen muss. Chatten ist ja nicht so meins, also ich bin ja eher der Typ, der telefoniert und das funktioniert schon ganz gut und man versucht einfach einen Konsens zu finden. Es kann mal sein, dass sie dann bei mir ist oder ich mal dann halt am Wochenende dann halt in der Heimat bin und das sind dann halt einfach Kompromisse, die man dann halt irgendwo eingehen muss, aber man findet Konsens, also das passt schon. Die Trennung vom Partner, die Sehnsucht, die zeitweilige Einsamkeit ist ein Thema, das alle Fernpendler betrifft, die liiert sind. Vor allem Frauen, die pendeln, sind oft Singles, sagt die Forschung. Für sie ist es offenbar besonders schwer, das Pendeln mit der Partnerschaft zu vereinbaren. Wenn sie Kinder bekommen, geht es meist gar nicht mehr und sie müssen ihren Job oder ihre Karriere aufgeben. Gisela Obese hat keine Kinder, aber selbst wenn, dann wären sie ja längst erwachsen, sagt sie. Sie sieht im Pendeln sogar einen Vorteil. Ich muss für mich jetzt auch sagen, dadurch bleiben Beziehungen auch irgendwo spannend. Man hat sich immer sehr viel zu erzählen und manchmal denke ich, dadurch, dass wir uns so eng austauschen, morgens und abends, wie der Tag war oder was hast du heute vor, dass wir manchmal mehr voneinander wissen als so manche Ehepaare, die abends auf der Couch sitzen und den Fernseher anhaben. Die Zeit, in der er da ist, ist natürlich wertvoll und die ist dann auch wirklich auch so geplant oder getaktet, dass wir diese Zeit wirklich eigentlich in vollsten Zügen genießen oder auch gemeinsam verbringen. Also das ist eine sehr wichtige Zeit für uns. Die Rituale sind natürlich so wie bei jedem anderen Paar auch, dass man dann wirklich gemeinsam frühstückt, auch mal gemeinsam Einkäufe tätigt oder gemeinsam in die Stadt geht und shoppen geht. Und natürlich auch, dass wir regelmäßig versuchen, die Eltern und Schwiegereltern zu besuchen. Das gehört halt schon so zu unseren Ritualen. Dass Freundschaften wegen des Pendelns leiden, ist üblich, aber muss nicht sein. Allerdings fehlt den meisten Pendlern die Zeit oder die Kraft, sich auch noch regelmäßig in einem Verein oder Ähnlichem zu engagieren. Es bleibt auch wenig Zeit am Wochenende für soziale Kontakte oder dass mein Mann und ich mal wirklich ausgehen. Denn wenn man so viel unterwegs ist, mein Mann ist auch viel unterwegs, freut man sich auf zu Hause. Und es passiert auch oft, dass wir also Urlaube zu Hause verbringen. Seitdem ich jetzt auch so einen weiten Weg habe und immer nur am Wochenende zu Hause bin. Man genießt sein Zuhause dann ganz anders. Ich habe sowohl in Österreich, aber auch im Rheinland sehr viele Freunde. Aber der Großteil meiner Freunde, die sind grundsätzlich verteilt überall auf der Welt. Und daher spielt das eigentlich gar keine große Rolle, ob ich jetzt in Österreich bin oder in Deutschland bin, sondern die Pflege dieser Freundschaften, die erfolgt sowieso über Telefonie, E-Mails und dass man sich auch mal trifft an Wochenenden, dass man mal Wochenendtrips mal organisiert, ob die jetzt zu mir kommen oder ob wir gemeinsam mit meiner Frau zu denen fliegen, spielt eigentlich gar keine Rolle, von wo man anreist. Weil das Fernpendeln fast alle Lebensbereiche beeinflusst, spricht man auch von einer mobilen Lebensform. Nicht nur Partnerschaft und Sozialleben sind betroffen, auch der Geldbeutel. Denn die Kosten müssen die Pendler meist selbst tragen, zum Beispiel die Fahrt- und Flugkosten zwischen den beiden Haushalten. Und auch die Gesundheit kann leiden, sagt Heiko Rüger. Erstaunlicherweise findet man jetzt im Hinblick auf Indikatoren, die den Gesundheitszustand eben abbilden, relativ wenige Befunde. Was man zeigen kann, ist, dass diese Personen aber eine erhöhte Erschöpfung selbst berichten, dass sie sehr häufig unter Zeitdruck leiden, also auch so eine Stressbelastung bei sich selber feststellen, was sich aber dann nicht in nachteiligen Folgen für die Gesundheit auswirkt. Wir glauben, dass es sich eben bei dieser Gruppe um Personen handelt, die zwar sehr hoch belastet sind, nachvollziehbarerweise, aber auch um gleichzeitig sehr belastbare Personen, die häufig auch sich selbst und freiwillig für diese Art von Mobilität entschieden haben. was dann sozusagen wieder auch als Puffer dienen könnte. Es kann mal durchaus passieren, dass ich mehr Zeit im Flieger und in der Luft verbringe, als dass ich irgendwie vor Ort am Einsatzort bin. Und dann ist es natürlich schon anstrengend. Also der Wechsel zwischen den Zeitzonen, der macht einen dann auch schon zu schaffen. Es ist irgendwann mal auch eine Routine, wo vielleicht viele andere sich damit schwer tun würden, dann auch sich zu regenerieren. Bei mir ist diese Regenerationszeit schon relativ schnell. Der Körper gewöhnt sich daran, aber unterm Strich ist es anstrengend. Je kürzer die Strecke zwischen den Pendelzielen ist, desto geringer dürfte der gesundheitliche Druck sein. Gisela Obese nimmt sich die Zeit, die sie braucht, um sich von ihren Flügen zu erholen. Sie findet, dass es sich dennoch lohnt. Trotz all der Belastung, es ist auch eine unglaubliche Bereicherung. Man kommt aus seinem engen Umfeld mal ein wenig raus. Man verlässt auch vielleicht mal so ein bisschen das enge Denken. Es erweitert den Horizont. Ob es wirklich dann für lange Zeit machbar und umsetzbar ist, das muss der Einzelne für sich entscheiden. Also ich glaube, dass man heutzutage in der globalisierten Welt, in dieser Verflechtung dieser Welt, einfach sich das auch nicht mehr aussuchen kann. Also diese mobile Welt ist eigentlich Bestandteil. Also heutzutage, ob ich kommuniziere mit Nordamerika oder ob es mit Asien ist, also Zeitunterschiede sind die einzigen Grenzen, die man hat. Ansonsten ist das ja eigentlich gar keine große Sache, jetzt irgendwie mal woanders im Einsatz zu sein. Also ich glaube, dass die Zeit der lokalen Bindungen oder so, je mehr man Ziele und Ansprüche im Leben hat, desto flexibler muss man, glaube ich, auch sein. Man kann sich das halt einfach nicht aussuchen. Der Trend zu größerer Mobilität wird vermutlich zunehmen. Voraussagen kann das keiner, aber damit leben müssen wir alle. Denn letztlich betrifft es nicht nur die, die tatsächlich pendeln, sondern die ganze Gesellschaft. Deutschland gehört im europäischen Vergleich laut Studien zu den Ländern, in denen relativ viel gependelt wird. Nur die Belgier scheinen noch mobiler zu sein. Ich weiß nicht, ob ich es auf lange Sicht machen möchte, also 10, 20, 30 Jahre. Ich denke, das wäre nichts für mich. Aber ich weiß, es ist auf 5,5 Jahre begrenzt. Und im Prinzip ist es so, dass ich es auch genieße, dass ich so ein bisschen Zeit für mich habe und wirklich die Zeit so gestalten kann im Rahmen der Möglichkeiten, wie es mir gefällt. Und es ist auch interessant, wenn auch anstrengend. Also ich hätte schon lieber, dass wir viel mehr Zeit miteinander verbringen, wie es jetzt ist. Im Fokus steht für ihn natürlich erstmal auch sein Job, der ist halt wichtig. Und da will ich ihm natürlich auch keine Steine oder irgendwelche Hindernisse in den Weg stellen. Aber man macht sich schon Gedanken darüber. Ich glaube, das ist egal, wo man hingeht, ob man jetzt irgendwo in den exotischsten Ecken der Welt ist. Es ist nochmal was anderes, als wenn man immer wieder in die Heimat zurückkommt. Das ist halt so. Und das Rheinland ist halt einfach meine Heimat, auch wenn man Hauptwohnsitz in Österreich ist. Was man am meisten vermisst, ist vor allem, wenn man viel unterwegs und viel reist, dass die Geborgenheit in den eigenen vier Wänden, die Familie, das eigene Umfeld bzw. auch das eigene Bett, das vermisse ich am meisten. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.